Yeah. Yeah. Alles fängt an mit einem A, aber wie der Anfang. Ich sage erstmal so mit einem B, wie ich bin als Rapper bekannt. Ich mache Rap und das schon 3 Jahre lang. Ich wollte ein C und nutzte meine Chance und habe sie nicht verpasst. Gang, ich hacke wie gegen einen Drang. Gib mir ein E wie gegen Erfolg. Ich gebe alles für die Musik. Für was anderes bring ich wie das F. Einfach zu faul, scheiß drauf mit dem G. Ich meine mein Geld, ich mache gar mit, was mir gefällt. Und kauf mir die Welt, eigentlich geht auf. Check das Haar, es wird wieder hell. Ich schreib nochmal das A, B, C. Break zeigt euch, wie es geht. Von A bis zum Z ist alles perfekt. Es ist so, ich hab's durchgerappt. Ich schreib nochmal das A, B, C. Break zeigt euch, wie es geht. Von A bis zum Z ist alles perfekt. Es ist so, ich hab's durchgerappt. Habt ihr's gewusst, ich hacke wie I, einen Instinkt, das ist was wird mit der Musik. Und jetzt wird mir klar, da versteht das Jogging. 2010 war mein Jahr, also hört mit dem K, ich bin der King. Manchmal ist es so, wie mit dem L, ich hab keine Lust, darum folgt das M, weil ich euch alle auslachen muss. Ach egal, ich nehm keine Drogen, oft hab ich so eine Phase. Ein bleib sicher, was ich sage, mit dem F, ich zieh keine Nase. Ich bleib cool und chill und der Palm, mit einem O an einer von vielen Oasen. Bis zum P ist alles perfekt. Ich schreib nochmal das A, B, C. Break zeigt euch, wie es geht. Von A bis zum Z ist alles perfekt. Es ist so, ich hab das durchgerappt. Ich schreib nochmal das A, B, C. Break zeigt euch, wie es geht. Von A bis zum Z ist alles perfekt. Es ist so, ich hab das durchgerappt. U, wie kommt mir besser, nicht die Quere. R zeigt, wie ich rappe. S genauso gut wie einer von der Sense. P wie alles ist toll. U, ich schaue auf die Uhr. Es ist spät, gib mir ein V plus ich sauge mich voll. W, es geht immer weiter, ich habe Beats. X, ein 3, Xylophon und mach damit ihre Musik. Mann, das Alphabet ist so schwer. Sieh noch ein Y, ach wisst ihr was, ich sage einfach yeah. Nur noch das Z, dann hab ich's geschafft. Guck wie das A, B, C an meinen Kräften zerrt. Ich schreib nochmal das A, B, C. Break zeigt euch, wie es geht. Von A bis zum Z ist alles perfekt. Es ist so, ich hab's durchgerappt. Ich schreib nochmal das A, B, C. Break zeigt euch, wie es geht. Von A bis zum Z ist alles perfekt. Es ist so, ich hab's durchgerappt. Ganz A, B, C war nicht sehr leicht. Doch ich hab's geschafft und das ist der Beweis, dass ich noch viel mehr erreich. Also merkt euch mein Gang von B zum R zum A bis Y. 2010, merkt es euch, das war mein ABC. Ich schreib nochmal das ABC. Break zeigt euch, wie es geht.